Eine blutige Revolution, wie sie dann 1789 ausbrach, können sich die wenigsten vorstellen. Rousseau, der vielleicht am meisten zu ihrer Vorbereitung getan hat, fürchtet sie. Aber viele sind sich darin einig, dass die sozialen und politischen Verhältnisse nicht mehr mit den Prinzipien der Vernunft oder der Menschenrechte übereinstimmen. Rousseau schreibt in seinem Roman Emile: Ihr verlasst euch auf die augenblicklich bestehende gesellschaftliche Ordnung und denkt nicht, dass diese Ordnung unvermeidlich Umwälzungen ausgesetzt ist und dass es unmöglich ist, diejenige, welche eure Kinder treffen wird, vorauszusehen oder zu verhüten. Das Zeitalter des Absolutismus hatte damit begonnen, dass viele Menschen meinten, die Tyrannei sei besser als das Chaos. Aber der Absolutismus, der dem Wahnsinn der konfessionellen Selbstzerfleischung Europas ein Ende machte, bereitet gleichzeitig und unabsichtlich der Vernunft einen Weg. Er ist ein Heilmittel, das sich als Gift erwies, sobald die Therapie angeschlagen hat. Neue Seuchen, Imperialismus und Nationalismus suchen Europa im 19. Jahrhundert heim. Aber bevor es soweit ist und nicht ohne Zusammenhang damit, nimmt Robespierre, den die Ereignisse der Revolution an die Macht gebracht haben, den Mund voller großer, unrealistischer Worte über politische Freiheit und nimmt ungezählten Zeitgenossen nicht nur diese Freiheit, sondern das Leben. In einer Rede vor dem Nationalkonvent am 7. Februar 1794 setzt er die persönliche und die politische Freiheit vollständig einander gleich. Und was nicht gleichgesetzt werden kann, muss der Guillotine zum Opfer fallen. Das, was unmoralisch ist, ist doch unpolitisch, sagt er. Daher wachen 21.000 Ausschüsse im ganzen Land über das Denken der Bürger. Welches Ziel streben wir an? In Frieden wollen wir Freiheit und Gleichheit genießen. Jene ewige Gerechtigkeit soll herrschen, deren Gesetze nicht in Marmor und Stein gemeißelt sind, aber in die Herzen aller Menschen, selbst ins Herz des Sklaven, der sie vergisst, oder des Tyrannen, der sie leugnet. Wir wollen eine Ordnung der Dinge, die keine niedrigen und grausamen Triebe kennt, die alle guten und großen Leidenschaften zum Gesetz erhebt, deren Ziel der Wunsch sei, Ehre zu erlangen und dem Vaterland zu dienen. Wir wollen eine Ordnung der Dinge, deren Rangunterschiede nur aus der Gleichheit selber entspringt, wo der Bürger der Obrigkeit, die Obrigkeit dem Volk, das Volk aber der Gerechtigkeit untertan ist. Selbstsucht, sagt er, soll durch Sittlichkeit ersetzt werden. Verachtung des Unglücks durch Verachtung des Lasters. Ähnlich schöne Sätze klingen noch heute vertraut.